Hallo, herzlich willkommen zum Uncast, Episode 479, hin und her. Tja, erstmal vorneweg, wie ich auch schon bei der Rios-Wochen sich gesagt habe, meine Stimme hat heute wirklich gelitten. Es wird ein sehr kurzer Netcast werden, ein sehr kurzer Uncast heute, weil das könnt ihr als Notsendung betrachten. Ich kann kaum sprechen. Und deswegen, ja, wird es etwas gediegener. Nichtsdestotrotz habe ich als Thema NFC-Tags, das schleppe ich schon so eine Zeit lang vor mir her. Ich finde die Teile nämlich gar nicht schlecht und ich habe ein paar Anregungen für euch, was man damit vielleicht eventuell machen kann. Ja. Habe ich mir extra notiert hier. Dann gibt es natürlich wieder jede Menge News. In der Community war es diesmal etwas ruhiger und die App der Woche ist natürlich auch wieder wie immer vorhanden. Ja. NFC-Tags, meiner Meinung nach ein total unterbewertetes Feature momentan. Viele kennen das offenbar nur noch zum Bezahlen, ja, in Geschäften, aber es gibt für ganz wenig Geld NFC-Tags. Ich habe hier so ein paar Dutzend rumfliegen, ja, beispielsweise. Da könnt ihr auch in China direkt, zum Beispiel bei AliExpress, ja, so ein 100er Pack NFC-Tags bestellen und das kostet dann so 4, 5, 6 Euro, ja, oder kleinere Einheiten für weniger Geld. Und das Gute ist, mit den entsprechenden Tools kann man mit jedem Tag alles machen. Ja, komme ich gleich noch dazu. Aber was kann man denn überhaupt machen damit? Ja? Beispielsweise, ich habe einen Tag im Auto. Wenn ich also reingehe und Bluetooth ist beispielsweise nicht angeschaltet, dann lege ich hier nur mein Smartphone auf diesen Tag kurz drauf. Und dann wird Bluetooth eingeschaltet. Und der Player wird gestartet, der Standard-Player wird gestartet und schon geht's los. Ja. Das kann man auch mit entsprechenden Apps als Toggle setzen. Das heißt, nochmaliges Abscannen stoppt den Player und schaltet Bluetooth aus. Ja. Auch das geht. Also das funktioniert gut, das habe ich schon seit einigen Jahren. Ist absolut zuverlässig. Wo ging es denn noch? Mal angenommen, ihr habt kein Smart Assistant, also kein Gerät wie ein Amazon Echo oder ein Google Home. Ja, dann ist die Steuerung von so Smart Lampen, ja, also Philips Hue beispielsweise, ist ehrlich gesagt ziemlich umständlich. Also für mich, ich habe mich immer gefragt, was will man eigentlich mit sowas, wenn man kein Assistant hat. Aber es gibt auch durchaus die Möglichkeit, das vernünftig mit einem Tag zu bedienen, beispielsweise an Eingangstür zu Hause, innen natürlich, ja, einen Tag dran machen und wenn man dann das Smartphone dran hält, geht zum Beispiel das Licht an, ja, zum Beispiel im Eingangsbereich. Genauso gut könnt ihr in jedem Zimmer einen Tag an, neben einem Lichtschalter beispielsweise machen, ja, und könnt dann eben dort das Smartphone einfach schnell, also ob ihr auf den Schalter drückt, eben anschalten. Warum sollte man nicht auf dem Schalter drücken? Ganz klar, mit der Smart-Beleuchtung habt ihr noch ganz andere Möglichkeiten, beispielsweise eben an der Wohnungstür das ebenfalls als Toggle einrichten und dann könnt ihr nämlich beim Rausgehen einfach wieder das Handy dran halten, dann seid ihr sicher, dass alle Lichter in eurem Zuhause ausgehen. Ja, auch das ist möglich. Apps schnell starten scheint jetzt erstmal sinnlos zu sein. Ich meine, wenn man das Smartphone hat, dann kann man ja auch die App so starten. Ja, aber das ist gar nicht so nutzlos. Und zwar habe ich beispielsweise an meiner Kaffeemaschine einen kleinen Tag. Und wenn ich zum Beispiel einen Kaffee nachbestellen möchte, dann halte ich einfach mein Smartphone an diesen Tag, damit automatisch die App des Herstellers gestartet und ich kann dort mit ein paar Knopfdrücken eben schnell Kaffee nachbestellen. Für eine App, die man jetzt nicht eben jeden Tag braucht, das heißt, die muss man dann nicht in prominenten Platz vom Smartphone legen, kann sie aber trotzdem komfortabel abrufen, selbst wenn man sie vielleicht nur einmal oder zweimal im Monat braucht. Ja. Also das mit dem Kaffee jetzt ist nur eine Möglichkeit. Das gibt es sicherlich noch für viele andere Sachen. Er könnte die Tags zum Beispiel auch im Kühlschrank machen oder an verschiedene andere Regale, wo zum Beispiel was reingeräumt wird, speziell. Ja. Und das dann eben nachbestellen, auch das geht. Alte Tags übrigens könnt ihr wiederverwenden. Also jeden Tag könnt ihr wiederverwenden mit den entsprechenden Tools. Und die sind hauptsächlich das sogenannte NFC-Tool und ganz wichtig, NFC-Retag. Bei dem NFC-Retag könnt ihr auch bereits programmierte und nicht mehr löschbare Tags, teilweise auch kaputte Tags, wo zum Beispiel eben die Schreibfunktionen abgenutzt sind, kann nicht mehr neu beschrieben werden. Ganz egal, jeden Tag könnt ihr da nutzen, übrigens auch eure Kreditkarte. Ja? Könnt ihr dort programmieren und dann wird, wenn dieser Tag erkannt wird, eben eine entsprechende Aktion ausgeführt. Was? Das ist vollkommen euch überlassen. Da ist zum Beispiel eben solche Sachen wie Bluetooth ein-ausschalten oder Lichter etc. Apps werden gestartet und so weiter. Ne? Das geht alles. Auch eine interessante Sache, zum Beispiel NFC-Tag am Regal anbringen oder an einem alten Radio. Ja, und dann einfach dort das Smartphone dran halten und schon wird der Player, der Radio-Player, das Internet-Radio-Player auf dem Smartphone gestartet und der streamt zum Beispiel an einen Lautsprecher, Wi-Fi-Lautsprecher in der Wohnung. Ja. Also die logische Handlung ist vorhanden, ja. Aber dadurch wird eine andere Kaskade ausgelöst, was ganz witzig ist, teilweise auch. Ja, klar, ich meine, Spaß haben kann man auch. Man kann auch Spielereien machen. Ich habe mal so einfach, um zu zeigen, was so geht, habe ich ein NFC-Tag am Uhrenarmband untergebracht. Das ist nicht so schwierig. Es gibt relativ kleine NFC-Tags, die sind auch transparent teilweise. Und das kann man ganz gut machen. Übrigens gibt es einige Uhren, da sind die NFC-Tags übrigens schon eingebaut. Ja. Ganz interessant. So, und wenn man dann eben mit dem Smartphone an die Uhr geht, dann wird die Uhrzeit laut vorgelesen. Ja. Wie gesagt, es ist eine Spielerei, aber das bringt auf jeden Fall Gucker. Natürlich könnt ihr auch da vernünftige Sachen machen. Zum Beispiel, habt ihr euch mal überlegt, gerade mit diesen vielen Smart-Schaltern, die es da gibt, ja, für die Steckdosen. Wie gesagt, wenn ihr keinen Voice Assistant habt, ist das alles umständlich, weil ihr dann erst die App starten müsst und so weiter und so weiter. Aber bei vielen Smart-Lampen könnt ihr das dann zum Beispiel direkt einschalten lassen, wenn ihr an das Gerät ein NFC-Tag anbringt, ja, dass ihr einschalten wollt. Und dann müsst ihr nur noch euer Smartphone an dieses Gerät halten und schon geht das Gerät an. Wie von Zauberhand. Auch ohne Voice Assistant. Das ist auch eine interessante Geschichte. Dann, ja, automatisch Nachrichten verschicken. Ach Gott, meine Stimme. Ich hoffe, ich schalte das jetzt noch durch hier für die News. Das ist unglaublich. Also Nachrichten verschicken automatisch. Da kann man sich beispielsweise solche Tags, ja, irgendwo auch beispielsweise ein Büchlein kleben, ja. Und dann eben die entsprechende Funktion ausführen, was man eben öfters mitteilen will. Ja, zum Beispiel, wenn man heimkommt, beispielsweise so eine Standardnachricht, ja, bin jetzt zu Hause, ja, und so weiter. Ne? Meistens geht es sowieso immer an die gleiche Person. Ja, und dann kann man einfach so einen Tag da einstellen, draufhalten und schon wird die Nachricht versendet. Und muss man nichts mehr tippen, keine App mehr aufrufen, nichts mehr. Also ziemlich cool. Ja, also es gibt sicherlich noch viele, viele andere Anwendungsbeispiele, die ich jetzt nicht weiter ausführen kann. Schon geht hier gar nichts mehr. Also mir tut mein Herz jetzt auch richtig weh. Ich muss auch ein bisschen leiser sprechen. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich dann trotzdem noch. Aber ihr könnt ja mal rumprobieren. Da kann man ganz verrückte Sachen mitmachen. Tja. Jetzt mal zu der News. Spotify hat wieder ein Widget bekommen. Ja, nach massiven User-Protesten ist jetzt Spotify auch wieder umgesattelt. Und siehe da, das Widget ist wieder in der offiziellen Version der Spotify-App drin. Und somit ist der Frieden in Zion wiederhergestellt. Ja, okay. Gestensteuerung bei OnePlus und Huawei, also OnePlus und Huawei, die putzten Google weg, ja, was Gestensteuerung anbetrifft. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen über Android auf Android Central. Die schreiben da anhand von einem OnePlus beispielsweise, wie viel besser die Gestensteuerung ist im Vergleich zu der Gestensteuerung von Stock Android unter Android 10. Und das kann ich nur bestätigen. Auch ich habe ja da in der Community gelesen, habe es auch mal angesprochen, dass da einige Leute Schwierigkeiten haben mit der Gestensteuerung unter Android 10. Manche Sachen, die geschrieben wurden, kamen mir ein bisschen komisch vor. Und siehe da, das ist deswegen so, weil die Gestensteuerung komplett anders ist wie beispielsweise die von Honor, ja, also Huawei, und auch anders wie das OnePlus. Und alles ist besser als die Google Gestensteuerung, ja, unglaublich. Naja, zumal man auch sagen muss, wenn man eine Gestensteuerung hat, dann braucht man nichts mehr eingeblendet an irgendeinem Bildschirmrand, weil das wiederum nur Platz braucht. Das ist doch sinnlos. Ja? Und auch das macht die Huawei-Steuerung hier richtig. Eieiei. Mein Hals ist ja Wahnsinn hier. Updates für Gboard und andere Google-Apps. Ich lasse hier den Link mal drin. Es gab wieder Updates für beispielsweise Gboard. Ganz interessante Geschichten. Man kann jetzt die Keyboard-Größe ändern. Ja? Eine Funktion, die sicherlich schon mehr als überfällig ist. Manche Leute tippen ja relativ genau, manchen eher ungenau. Und somit ist es sehr wichtig, dass man die einstellen kann, die Größe der Tastatur, also die Höhe vor allem. Ne? Und das kann man jetzt auch tatsächlich machen. Ja? Es gibt auch noch Änderungen bei der Handschriftenerkennung. Wer das noch nicht weiß, ja, mit Gboard kann man auch mit der Hand schreiben und das wird dann umgesetzt in Text. Ja. Android 10 erlaubt übrigens den Zugriff auf das Mikrofon von mehreren Apps. Ich habe ja in den letzten Tagen oder in den letzten Sendungen eher Horrormeldung gebracht über Android 10, aber wenigstens eine Funktion scheint wirklich sehr, sehr gut zu sein. Und zwar können jetzt mehrere Apps auf eine, auf das Mikrofon zugreifen, und zwar gleichzeitig. Das ging vorher nicht, was immer wieder zu Problemen führte. Apps wurden dann blockiert, wenn sie versucht haben zuzugreifen auf das Mikrofon, wenn eine andere App bereits zugegriffen hatte. Und möglicherweise ist das auch ein Grund, warum ich hier so massive Schwierigkeiten habe, das Handy für die Aufnahme zu benutzen. Auch hier muss ich dann mal schauen, vielleicht ändert sich ja mal ausnahmsweise was zum Positiven. Mal gucken. Apropos Android 10, EMUI 10 Zeitplan für Updates steht. Und da können sich die Honor und Huawei-Fans freuen. 30 Modelle und mehr später werden geupdatet. Zuerst wird im November das P30 und P30 Pro das Update bekommen. Im Dezember das Mate 20, 20 Pro, 20 RS, 20X, Honor 20, Honor View 20 und Honor 20 Pro. Also das heißt, im Dezember wird auch meines das Update bekommen. Ja, wie schon angesprochen, bin ich nicht sehr überzeugt und ich bin froh, dass es noch bis Dezember dauert. Vielleicht hat man da dann schon Erfahrungen gesammelt im November beim P30 und P30 Pro, ob ich denn das Update mache oder nicht. Ja, und im März 2020 kommt dann das P30 Lite, die P20-Serie komplett und die Mate 10-Serie. Andere Modelle werden dann im Quartal 2 2020 geupdatet. Nicht schlecht. Also, Huawei Honor bleibt hier dran und zeigt, dass Updates rollen. So. Huawei's TV mit Harmony wird weltweit am 19. Dezember, Entschuldigung, 19. September vertrieben werden. Cool, also weltweit, das bedeutet, das erste Gerät mit Harmony OS wird zur Verfügung stehen. Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass ich das irgendwie groß hier auf uns in unserem Breiten durchsetzt, was immer das auch beim TV-Gerät heißt. Ganz einfach, weil die Zeiträume für einen neuen Fernseher anzuschaffen doch, ja, sagen wir mal, nicht so eng sind. Ich kaufe mir jetzt auch nicht alle 2 Jahre neuen Fernseher. Deswegen wird es auch bei mir noch dauern, so lange, bis mein alter Samsung hier kaputt geht. Und dann gibt es wahrscheinlich auch schon wieder neue. Aber wenn ihr liebäugelt mit einem Smart TV, das auch wirklich den Namen verdient, voll integriert ist. Es gibt Modelle von 55 bis 75 Zoll Größe und da ist alles drin, was man braucht, unter anderem auch für Videochat eine Kamera, die ausfährt und damit auch eine gewisse Sicherheit bietet. Ist die Kamera eingefahren, ja, kann kein Bild verschickt werden. Ist er ausgefahren, sieht man es auch sofort. Nicht schlecht. Huawei bereitet auch eine Alternative vor beim Mate 30. Wie ja bekannt wurde, wird das Mate 30 keine Google Apps enthalten, nach dem derzeitigen Stand der Auseinandersetzung. Und ich habe ja letzte Woche gesagt, es gibt mehrere Szenarien, was da passieren kann. Und eine davon war eine ganz verwegene Geschichte, nämlich dass Huawei die Apps trotzdem anbietet, auch ohne Erlaubnis. Ja? Und ich glaube, das haben die vor. Die bereiten ein System vor, wo man die Google-Apps nachinstallieren kann. So ähnlich wie bei verschiedenen Custom-ROMs. Ja. Da dürfen ja auch keine Google-Apps drauf sein, aber man kann sie mit Tricks eben nachträglich nachinstallieren. Und genau das will Huawei auch anbieten. Ich weiß zwar noch nicht genau, in welchem rechtlichen Rahmen die sich da bewegen. Zusätzlich wird sicherlich auch was Huawei ja schon angekündigt hat, in die Tat umsetzen, dass sie für alles eigene Apps kreieren, also ein eigenes Google Maps, ein eigenes Gmail und so weiter. Ja. Von daher würde ich mich auch eher auf diesen Pfad begeben. Ich hab ja schon gesagt, wie ich dazu stehe. Wenn die USA etwas als Druckmittel nutzen kann, dann werde ich es nicht mehr benutzen. Ja, ich lasse mich ja nicht erpressbar machen, sozusagen. Und deswegen, ja. Also auf jeden Fall, wie auch immer, für die Leute, die das brauchen oder möchten, unbedingt, die können das dann wohl über Umwege machen. Es soll ganz einfach gehen, klar, als Hersteller hätten die Möglichkeit quasi per Knopfdruck, ja, einmal Button, ja, ich möchte die Google Apps installieren, zack, und dann werden die eben tatsächlich installiert. Wie gesagt, rechtlich ist das eine haarige Sache. Das könnte natürlich auch zur Sperrung von Importen führen, ja, aber da ist halt das letzte Wort noch nicht gesprochen und ich finde es auch mutig, dass dann Huawei diesen Weg geht und alles ausnutzt an Möglichkeiten, die eventuell zur Verfügung stehen und es auch drauf ankommen lassen. Etwas, was Google früher auch mal gemacht hat, es mal drauf ankommen ließ, aber ja, mittlerweile geht es halt nur noch um die Kohle und nicht mehr um die Sache. Was anderes ist passiert, und zwar Huawei und die USA stellen ein Verfahren ein. Huawei hatte die US-Regierung verklagt, weil die illegal Lieferungen aufgehalten haben und beschlagnahmt haben. Jetzt hat sich die US-Regierung da geeinigt und hat festgestellt, dass es tatsächlich nicht okay war, also nicht rechtens war. Und dass soweit alles in Ordnung ist und hat jetzt dieses Equipment Huawei zurückgegeben. Oder wird es zurückgeben. Damit hat die USA auch gesagt, ja, dass diese Sachen, dass diese Aktion illegal war und Huawei möchte noch weitere Antworten haben, hat allerdings jetzt die Klage zurückgezogen. Dass da die US-Regierung einknickt, zeigt auch, dass wohl ein Urteil gegen die US-Regierung mit möglicherweise größeren Folgen hier gesprochen werden würde. Und deswegen, ja, so sieht es wohl aus. Nicht schlecht. Also, im Prinzip ist das ein Schuldeingeständnis, ja, dass diese Aktion illegal war. Moment, kurz unterbrechen. Auch Google kriegt übrigens gerade noch einiges auf den Deckel. Und zwar droht Google die Zerschlagung. Android könnte abgespaltet werden von Google. Denn momentan gehen auch etliche über 50 US-Staaten gegen Google vor, weil Google offenbar eine zentrale Stellung hat im Markt. Da sind die Worte Zerschlagung und Aufspaltung ziemlich schnell gesprochen in den USA. Das wurde übrigens schon mal gemacht, damals bei den Bell Laboratories, die auch mit ihrem Quasi-Monopol zu mächtig wurden und dann wurde die Firma aufgespalten in viele verschiedene Firmen. Das könnte Google früher oder später auch blühen. Zunächst mal ist es wohl im Gespräch, dass Android abgekoppelt wird von Google, denn das ist genau der Bereich, wo Google also mit unglaublicher und einem unglaublichen Marktanteil alles kontrolliert. Ja. Und deswegen ja, ist da eine Gefahr natürlich gegeben. Wie das denn ausgeht, das wird sich noch zeigen. Dieses Ansinnen von diesen 50 US-Staaten, das wird sich natürlich auch noch entsprechend ziehen. Aber möglicherweise zieht Google bereits schon vor die Konsequenzen und macht das praktisch freiwillig, ja, wer weiß. Auch das wäre in der Geschichte nicht das erste Mal passiert. Das Fairphone 3 hat, ich wollte es nur mal erwähnen, bei iFixit 10 von 10 Punkten bekommen. Also das ist, glaube ich, die höchste Punktzahl, die jemals ein Gerät bekommen hat. Weil man es wirklich komplett zerlegen kann. Jedes einzelne Modul sozusagen ohne großen Stress kann man das auseinanderbauen, ersetzen und so weiter. Allerdings ist es trotzdem, täuscht es nicht darüber hinweg, dass eben trotzdem nur ein 5,7 Zoll Display drin ist mit einem Snapdragon 632 und 4 GB RAM, 64 GB Storage. Und dass das Gerät jetzt bereits bei Kauf veraltet ist und ja, das taugt höchstens als Zweitgerät und dann ist fraglich, ob das umwelttechnisch wieder in Ordnung ist. Ne? Schade eigentlich, aber dieses Gerät wird niemals so alt werden, nutzbar alt werden, dass man einen Akku braucht, einen neuen. Es sei denn, der Akku ist so schlecht, dass es schon nach einem Jahr kaputt geht. Ja. Aber in 2 Jahren ist das Ding absolut überlastet mit den normalen Apps, die auf dem Markt sind. Ja. So ist es nun mal. Ach Gott, ich kann heute keine komischen Geräusche machen. Ich meine, ich mache sowieso schon komische Geräusche, aber irgendwie jetzt. Leute, das ist nicht gekünstelt. Ich wollte eben wirken. Nein, egal, lassen wir das. Ach, das ist ja furchtbar. Xiaomi Mi oder Mi 9 Lite kommt nach Europa. Jetzt sind die offiziellen Daten auch vorhanden. Wird mit 6 GB RAM kommen, ein Snapdragon 710, 2,2 GHz. Gibt eine Version mit 64 GB, 128 GB, 4000 mAh Akku, USB-C, eine 48-Megapixel-Kamera. Zusammen mit einer Ultra-Wide 8 Megapixel und einer Time-of-Flight-Kamera mit 2 Megapixel-Auflösung. 960 Frames pro Sekunde Slow-Motion-Video, sehr cool. 4G natürlich und alles, was man sonst noch braucht. Die Versionen 6 GB und 128 GB kostet 349 Euro. Die kleinere Version mit 6 GB RAM, 64 GB Storage, 319 Euro. Von daher sieht man schon, wie gut die Geräte und wie günstig die Geräte sind in diesem Preisbereich. Und es hat ein schönes 6,39 Zoll AMOLED-Display. Ja. Ihr wollt doch bestimmt mal Fragen von Amazon Echo-Usern beantworten. Genau das könnt ihr nämlich jetzt tun mit Alexa Answers. Ja. Fragen, die gestellt wurden und auf denen eben Amazon Echo keine Antwort hat, die könnt ihr jetzt beantworten. Ja. Wie das dann letztendlich wird, wird sich noch zeigen, weil irgendjemand muss ja auch überprüfen, ob die Sachen, die ihr eingibt, auch richtig sind. Ja, sonst wird es bald ein Chaos geben. Aber trotzdem finde ich diesen Community-Ansatz ganz gut, denn das könnte dazu führen, dass Alexa immer weniger eben sagt, ja, das weiß ich nicht oder so. Ja. Passiert leider etwas häufiger. So, dann komme ich auch mal zu der Community oder was von der Community mit meiner Stimme noch übrig ist. Und zwar ging es darum um Clipboard und Keypass. Der hat da, ich denke, ich tue das jetzt einfach mal in einem Wort sprechen, auch wenn es anders stark geschrieben wird: Nachtzug. Ja. Hat geschrieben, eventuell gab es diesen Hinweis zu den Passwortmanagern im letzten Anker schon. Fragezeichen, es ist unsicher, Passwörter per Zwischenablage einzufügen. Keypass to Android besitzt deshalb eine eigene Tastatur mit extra Benutzernamen Passworttaste, die per Klick in den Benachrichtigungen für die Eingabe aktiviert wird. Ja, das ist natürlich richtig. Also ich meine, klar, also mit der Zwischenablage unsicher. Ja, es ist im Prinzip unsicher, weil andere Programme könnten die Zwischenablage auslesen. Ja, ganz klar. Deswegen muss man natürlich wie immer darauf achten, dass man auch die Apps, die man installiert hat, vertraut. Lustigerweise ist zum Beispiel Gboard eine der Apps, die auch das Clipboard auslesen kann. Ja. Aber, um es gleich vorneweg zu sagen, die effektivste Methode ist und bleibt das Clipboard. Und die Tatsache, dass es auch schon viele Jahre in Benutzung ist mit KeePass, sowohl auf Linux, auf Windows, auf Android, ja, und sogar auf iOS, sage ich mal, werde ich das auch weiterhin zu nutzen. Ja. Das mit der Tastatur ist ein bisschen umständlich, meiner Meinung nach, weil man da zuerst wiederum die Tastatur aktivieren muss, ja, und dann auch wieder zurückschalten muss. Ja. Es ist zwar nicht immer der Fall, je nach Modell, je nach Smartphone, aber bei den allermeisten ist es leider wirklich so, dass man da hin und her schalten muss und das ist einfach zu umständlich. Das wird nur die Leute wieder dazu bringen, ihre Passwörter einfach in Firefox oder Google Chrome zu speichern, was meiner Meinung nach noch unsicherer ist, als die Zwischenablage zu benutzen. Zumal auch natürlich bei den KeePass-Apps, die ich kenne, bei allen eine Funktion implementiert ist, dass man einstellen kann, wie lange das Passwort in dem Clipboard bleiben soll, zum Beispiel 30 Sekunden, das heißt, es wird automatisch nach 30 Sekunden wird das Passwort wieder aus dem Clipboard gelöscht. So, dann, gab es noch einen Link, den ich hier auch in den Shownotes drin habe, zu einem Huawei Browser. Interessant, in der Huawei App-Galerie, also das ist der Play Store von Huawei, den gibt es ja schon seit geraumer Zeit, schon seit Jahren, und der hat auch ganz gute Apps drin, ist der jetzt aufgetaucht und ja, kann man installieren, eigener Browser von Huawei, um sich da von Chrome ein bisschen unabhängiger zu machen, nicht schlecht. Ziemlich basic der Browser, ja, aber was soll's, man hat ja eh noch Firefox zur Auswahl, auch kein Problem. Nachträglich, ich habe letzte Woche gesagt, der Desktop-Modus von Pokémon Masters ist weg und jetzt ist er wieder da. Es ist leider halt ein ganz großes Problem, diese Unsicherheit, dieses Kommen und Gehen, ja, bei so einer exotischen Funktion wie den Desktop-Modus oder PC-Mode bei Honor. Und Huawei oder auch Samsung hat ja diesen DeX-Modus. Ist leider ein bisschen unsicher, was passiert mit der Apps beim nächsten Update. Ne? Aber auf jeden Fall im Moment funktioniert Pokémon Masters wieder in voller Bildschirmgröße. Yay. So. Ich glaube, also so kurz war der Uncast noch nie. Ich hoffe, ihr könnt mir es verzeihen. Ja, weil es geht echt nicht mehr. Hab sogar alle Themen durchbekommen, die ich aufgeschrieben habe. Jetzt sind wir schon bei der App der Woche, ja, das ist diesmal Stranger Things 3 geworden. Das Spiel handelt ja über die Serie oder um die Serie Stranger Things, die leider immer noch exklusiv bei Netflix läuft. Ich will die endlich auch bei Amazon Prime Video sehen. Ich sage jetzt gar nichts groß über die Serie, weil die ist ziemlich, ist eigentlich ziemlich cool, ist so eine Serie in der 80er, aber mit ziemlich vielen mysteriösen Sachen. Und dieser Retro-Style aus der Serie ist natürlich dann auch übernommen worden in diesem Spiel. Es gab übrigens schon mal ein Spiel, Stranger Things, aber Stranger Things 3 ist doch nochmal ganze Ecken besser. Es ist ein Spiel, das auch tatsächlich 5,49 € kostet. Ja, dafür könnt ihr es aber auch ohne Begrenzung spielen, das heißt keine In-App-Purchases oder ähnliches. Ihr kauft das Spiel und zack, dann könnt ihr das spielen. Einfach so, unglaublich, dass es auch noch das gibt. Ne? Ja, die Grafik ist wie gesagt in diesem Retro-Style. Das muss einem natürlich gefallen, sieht aus wie so 16-Bit, Pseudo-16-Bit. Ne? Und entsprechend die Handlung ist an der Serie angelehnt, was ich natürlich gut finde. Kurzweilig ist es auf jeden Fall. Man hat etliche Action-Elemente drin, aber auch Rätsel zu lösen. Und somit hat man eine gute Mischung, Abwechslung zwischen Knobeln und eben Action. Die Wertung hier beim Play Store 4,4 geht durchaus in Ordnung. Ja, denn auch der Sound ist übrigens sehr, sehr schön gelungen. Man kann ein sogenannter Two-Player-Co-op bilden, ja, und somit die spezielle Welt von Hawkins erkunden, ja, und eben die Puzzle lösen zusammen und auch als eine von diesen 12 Figuren aus der Serie auch kämpfen. Richtig cool gemacht. 5,49 kostet es. Ja, ich weiß, ist ein bisschen viel, aber dafür muss man nichts mehr nachkaufen, keine In-App-Purchases. Und dann ist das ja alles wieder relativ gut. Stranger Things 3, The Game im Play Store. Und damit sind wir tatsächlich schon nach 35 Minuten am Ende für diese Woche. Wie gesagt, ich hoffe, ihr verzeiht mir es. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Ja, Line-Messenger, genau. Dort könnt ihr alles loswerden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes zusammen mit den anderen Links zu den Themen heute. Lohnt sich bestimmt, denn ich konnte nicht alles sagen eigentlich, was ich sagen wollte. Nein. Und zwar findet ihr die auf uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Und ich gehe jetzt Tee trinken.